Kundgabe 1850. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.03.1941. Trostreiche Vaterworte. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kann ich euch mehr Zusicherung geben, dass ihr nicht einsam und verlassen seid, als durch diese meine Worte? Ich bin der Vater der Weisen, der Freund der Armen, der Tröster der Betrübten und der Schützer aller Bedrängten. Wer zu mir flüchtet, kann wahrlich jeder Sorge enthoben sein. Und darum sollt ihr zu mir kommen in jeder Not und mir euer Anliegen vortragen. Ich will immer und überall gegenwärtig sein, wo ihr mich und meine Hilfe benötigt. Ich will euch lenken auf allen euren Wegen mir entgegen. Ich will das Leid abwenden und es in Freuden wandeln. Und also werdet ihr nicht verlassen und hilflos in dem Leid sein, das ich zur Prüfung über euch kommen lasse. Ich verlange eure Herzen. Ich will, dass ihr euch innig mit mir verbindet. Ich will, dass in der kommenden Zeit der Not ihr gefestigt seid im Glauben an mich und meine Liebe. Ich will, dass ihr in voller Überzeugung eintreten könnt für mich, dass ihr mich vertreten könnt vor aller Welt. Ich will, dass meine Liebe an euch offenbar werde, dass ihr mich spürt in eurer Nähe. Ich will, dass ihr ruhig werdet in eurem Leid, dass ihr ergeben und gläubig euch mir anvertraut, um sichtlich an euch wirken zu können, auf dass ihr meiner Kraft und Stärke inne werdet, auf dass ich in euren Herzen lebe, dass ihr mit mir verkehret wie mit eurem Bruder, dass ihr euch nicht banget, sondern gläubig seid. Denn meine Liebe ist größer als alle Not. Mein Arm ist stärker als die Gefahr. Und was für euch großes Leid bedeutet, das wird euch einen Reifezustand eintragen, den ihr anders nimmermehr erreichen könnt. Und so rufe ich euch zu: Glaubet, liebet und vertrauet. Werdet wie die Kindlein, die sorglos dem Vater alles überlassen, weil sie wissen, dass dessen Liebe nur das Beste für seine Kinder will. Und kommet in aller Not zu mir. Ich will euch helfen, und nimmermehr sollt ihr vergeblich mich um Hilfe rufen. Denn ich erhöre das Gebet derer, die mich als ihren Vater anerkennen und in aller Not zu mir flehen. Amen.